Männer, große Sieger, gingen schon hier ein und aus. Konsul, Kardinäle, Krieger sind zu Gast in meinem Haus. Pfauen gleich glänzt ihr Gefieder, wenn sie auf und ab stolzieren. Doch ein schlichtes Auf und Nieder lässt sie jeden Stolz verlieren. Am Tage gibt ein Mann sich gerne souverän und stark. Doch hier bei mir kommt Nacht für Nacht die Wahrheit an den Tag. Philosophen, Dichter, Denker bringe ich um den Verstand. Selbst der größte Staatenlenker gibt mir die Zügel in die Hand. Männer sind zur Macht erzogen, können keine Schlacht verlieren. Doch vor einer Frau wie mir müssen sie kapitulieren. Man nennt mich die Zäsurin von Rom. Mein Imperium heißt Lust und mein Reich ist grenzenlos. Man nennt mich die Zäsurin von Rom. In den Schoß. Der Klerus, der auf Evas Töchter und auf die Verführung flucht, hier in meinem Garten Eden kostet er von jeder Frucht. Keinen Pfaffen schert die Keuschheit, wenn er hier um Sünde fleht. Wir sind stets zu Diensten, wenn's am Leben.